was a dream, alright. She couldn't sleep all night. She was afraid to. Last night, the moon looked oh so bright. She lost complete control. It moved her there in her soul. Keep it going on. Ja, hier ist immer noch die XXL Club Night, heute Abend mit Sven Veth und vielen Freunden hier im Studio. Und ihr könnt das alles heute Nacht auch nochmal live sehen, im Fernsehen, hören und sehen. Und zwar um 2 Uhr nachts. Und davor gibt es auch noch einen Film. Da haben mich ein paar Journalisten in Ibiza besucht. Also viel Spaß noch. Sagt mal was, Leute, hier.